jetzt haben wir gesehen, wie sozusagen, oder gehört besser, genau gehört, wie Udo sozusagen durch Ikea flaniert, in virtuell, aber eigentlich auf dem Parkdeck in Altona herumläuft. Und wenn man sehr aufmerksam war, das wäre natürlich jetzt interessant, wie das da draußen sich anhört, auf der Straße. Ob manchmal hat er Punkte berührt, die eben Altona lokal vor Ort sind und ob das deutlich war oder ob man da wirklich jetzt hören oder ob ihr da draußen hören konntet, wie unterschiedlich Räume doch klingen kann. Also dass man wirklich diese Maschinerie von Ikea auch hört, also durch diese Architektur, aber auch die Materialität, durch die Inszenierung, oder dass man auch dieses sehr offene, also man hat das Gefühl ja in der Altona Bergstraße, wenn man da wirklich mal so, was wir gestern als erstes gemacht haben, eben einen Hörspaziergang oder aufzunehmen, ganz bewusst hört, verschiedene Ebenen, verschiedene Geschwindigkeiten auch von Geräuschen hören kann und das dann eben ein sehr offener Raum ist, der zuweilen auch leer wirkt, aber das wäre dann eben interessant, dass man da fragen und dagegen sozusagen, dass Ikea zum Beispiel die Autotür abstimmen würde und das Radio würde laufen. Also er hört ja Radio. Das ist ein Radio.